Genosse Chaedong Hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, empfing am 28. Juni in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang den Genossen Salvador Antonio Valdez Mesa, Mitglied des Politbüros des Sitka der KP Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba und seine Begleitung, der als Sondergesandter von Genossen Raul Castro Ruz, dem ersten Sekretär des Sitka der KP Kubas, zu einem Besuch in der DVK-Wald. Genosse Salvador Antonio Valdez Mesa informierte seinen Gesprächspartner eingehend über den Verlauf des 7. Parteitages der KP Kubas.